Und nochmal herzlich willkommen zur Blümchen-Lyrik-Lesung heute. Ja, das sagt er jetzt. Ich wollte am Anfang ein paar einleitende Worte dazu sagen, wie es zu dieser Lesung kam, weil diese Lesung ist eigentlich ein ziemlich großes Missverständnis. Oder sie beruht zumindest auf einem. Aber ich erzähle die Geschichte eigentlich von Anfang, wie es dazu kam. Und für euch, ich glaube, ihr wart noch nie bei einer Lesung, erzähle ich mal, weil ich mache solche Lesungen jeden dritten Donnerstag im Monat hier in der Regenbogenfabrik. Meistens, wenn nicht gerade Sommer ist, was ja trotz Klimawandel ab und zu noch passiert, mache ich es vorne im Café unter dem Namen Punk Not War. Und das ist eigentlich Programm. Und ich mache das jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Und diesmal ist eben Blümchen dran, weil ich mache einmal im Jahr eine Lesung gegen jeden Krieg und gegen jedes Militär. Und das war dieses Jahr im März. Und da habe ich angedroht, wenn der diesjährige Veteranentag eben nicht zum Desaster wird, dann mache ich eine Blümchen-Lyrik-Lesung. Leider ist jetzt der Veteranentag nicht wirklich zum Desaster geworden, aber so gut ist auch nicht gelaufen, weil bei der Bundeswehr und ihren Fans blieben die Besucherzahlen auch hinter den Erwartungen zurück. Und statt der offenen, bunten Veranstaltung war es zumindest bei der zentralen Veranstaltung in Berlin eher eine geschlossene Veranstaltung für Militaristinnen und solche, die es werden wollen. Das lag zum Teil auch an den Gegenprotesten, weil zumindest in Berlin gab es vom provisorischen anarchistischen Antikriegsrat so den Move, da relativ viel Druck aufzubauen, dass sich unter anderem die Polizei dazu genötigt sah, so kurz vor knapp nochmal eine Allgemeinverfügung aus dem Hut zu zaubern, um uns vom Fest wegzuhalten. Und am Tag selber wurde der offene Charakter der Veteranenparty insofern konterkariert, dass die Gegend um den Reichstag, wo das ganze Ding stattgefunden hat, mit Hamburger Gittern eingegittert war. Und das war jetzt schon ein bisschen ein Erfolg. Aber angesichts der offenen wie tüchtigen Kriegsvorbereitungen im Moment hat mir das trotzdem nicht gereicht, weil der Aufschrei gegen jede Form von Militarisierung ist eben doch ausgeblieben und bleibt nach wie vor aus. Es gab zwar, wie ich schon gesagt habe, Protest gegen die Veranstaltung, der auch ein bisschen gewirkt hat, aber da wäre schon mehr drin gewesen. Vor allem, wenn sich mehr Menschen ein Herz fassen würden und bei jeder sich bietenden Gelegenheit sagen würden, dass jeder Krieg und jedes Militär und jeder Militarismus eine ganz große Scheiße ist und einfach nur, und die ganze Show einfach nur eine Moppelkotze. Und weil eben das nicht passiert ist, beziehungsweise auch nicht passiert, gibt es eben heute keine Punkrock-Lyrik-Lesung, sondern eine Blümchen-Lyrik-Lesung. Weil versprochen ist ja schließlich auch versprochen. Aber das ist jetzt nicht das Missverständnis, auf dem diese Veranstaltung aufgebaut hat, sondern das Missverständnis lag in meiner Ankündigung, eben eine Blümchen-Lyrik-Lesung zu machen. Weil für mich war eigentlich ganz klar, dass es bei einer Blümchen-Lyrik-Lesung um Blumen gehen wird, also um Blumen, sowas wie in lebendig. Aber, also so, da hätte ich halt mir dann Punkmucke über Blumen rausgesucht und ein paar andere Texte über Blumen und mal so dieses lyrische Motiv Blume in die Punkrock-Lyrik-Lesungskanon eingeführt. Und genau das habe ich auch gemeint, als ich von Blümchen-Lyrik-Lesung gesprochen habe. Und ich habe Blümchen-Lyrik-Lesung gesagt, weil ich nicht Blumen-Lyrik-Lesung sagen wollte, was vor allem daran liegt, dass ich eben einen Hang zum Diminutiv habe. Aber eines Tages, nach einer meiner Lesungen, und das ist jetzt kein Märchen, saßen wir noch mit ein paar Leutchen rum, unter anderem mit Emil und Chrissy, haben Bierchen getrunken, haben ein paar Kippchen geraucht, hielten noch ein Schwätzchen und haben uns Geschichtchen und Witzchen erzählt und kamen bei jedem Wörtchen mehr auf Hölzchen und Stöckchen. Und irgendwann dann eben auch auf Blümchen und die entsprechende Lesung heute dazu. Und die beiden wollten da unbedingt dabei sein. Und da habe ich mich zugegebenermaßen ein bisschen gewundert, weshalb das dann auch so gut angekommen ist. Weil in meinen Augen eben eine Blümchen-Lyrik-Lesung ja schon eher abschreckend gedacht war. Aber da war eben das Gegenteilchen, das Fällchen. Wir haben uns dann noch ein Weilchen darüber unterhalten, bis dann irgendwann bei mir ein Schalterchen umgelegt wurde und ich verstanden habe, dass das Wörtchen Blümchen ja auch ein Teekesselchen ist. Während ich zum Beispiel mit Blümchen zum Beispiel Röschen, Tülpchen, Löwenzähnchen, Gänseblümchen, Hyazinthchen, Hortensienchen, Katzenminzchen, Hundeblümchen, Nelkchen, Möhnchen, Rosmarinchen, Geranchen und Lilienchen und Orchideechen gemeint habe, haben die beiden eben Blümchen mit Blümchen gemeint. Also die Sängerin. Und meinten, das wird ein ganz großes Späßchen, wenn ich von ihr gesungenen Textchen vorlese, anstatt der üblichen Punkrock-Lyrik. Ich muss sagen, auf die Idee wäre ich nie von selbst gekommen. Ja, weil eine Blümchen-Lyrik-Lesung war für mich Anfang eine Lesung von Blümchen-Lyrik und keine Lesung von Lyrik von Blümchen. Aber jetzt ist es irgendwie beides geworden. Und also musste ich anfangen, mich mit der Lyrik von Blümchen zu beschäftigen. Und irgendwann, da hatte ich tatsächlich ein Aha-Erlebnis. Das hat mich ein bisschen an damals erinnert, als ich mich mit der Lyrik von Else Lasker Schüler beschäftigt habe und da auch gemerkt habe, dass hinter ihrer, also der von Else Lasker Schüler, hinter ihrer christlichen, mythischen Bildsprache eine ganz große Poetik ist. Und dann habe ich eben gemerkt, dass Blümchens Happy Hardcore auch mehr ist als dieser dumpfe, stumpfe, viel gut Scheiß. Die Wertung war jetzt intendiert. Tut mir leid, wenn ich jemanden auf den Schlips getreten bin oder auf Schlipschen. Und wenn man sich aber ihre Texte, also die Texte ihrer Karriere genauer anguckt, merkt man, dass sie tatsächlich eine Geschichte erzählen. Nämlich die Geschichte einer Beziehung. Und zwar vom Anfang bis zum Ende. Und diese Geschichte werde ich jetzt von Anfang bis Ende anhand ausgewählter Blümchentextbeispiele, also da meine ich jetzt die Sängerin, versuchen nachzuzeichnen. Und dazwischen gibt es kommentieren ein paar andere angesprenkelte Texte. Und jetzt ist hier eine Wespe oder was auch immer. Und wenn ich jetzt keine Autorin oder Interpretin nenne, dann war es mit Sicherheit Blümchen. Aber weil es eben eine 90er Jahre Happy Hardcore-Lesung ist im Wesentlichen, habe ich da noch von einer sehr jungen, begabten Künstlerin vor einer Weile schon einen sehr schicken Hut bekommen, den ich da dann noch mal tragen konnte. Und wenn ich die Gelegenheit schon habe, dann mache ich das auch. Der ist nur in Kindergröße. Ja, in Hütchen. In Hütchen, ein Reifchen. Mal gucken, wie lang. Juhu. Passt auch zur Beziehung, irgendwann kommt der Reif noch. Ja, genau, danke schön. Aber das macht er nochmal, dass die genau im Bier landen. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Deko. Und natürlich vergesse ich den Teil immer, auch für die Deko und alles andere. Da gibt es so ein gelbliches Spendendöschen. Das freut sich auch, wenn es ein bisschen Fütterchen abkriegt, weil die beiden machen das immer ehrenamtlich und machen sich echt mehr Gedanken über Deko als ich. Ich bin ja da schwarz, in Schwarz sind alle Farben drin, dann passt das schon. Aber jetzt zur Geschichte. Und die Geschichte beginnt, wie könnte es auch anders sein, an einem schönen sonnigen Morgen. Und unsere Heldin unserer Geschichte ist gerade aufgewacht und hat so richtig gute Laune. Weil heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Mein Tag. Ich fühle mich gut und mach mein Herz auf. Lass die Sonne rein. Jeder Tag soll ein Geschenk und was Besonderes sein. Ich stehe auf und schaue aus dem Fenster in ein Himmelblau. Vertrieben sind die Nachtgespenster und ich weiß genau, Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Und ich schaue in den Spiegel, ziehe mir was Besonderes an und es ist nicht zu glauben, dass man so gut aussehen kann. Ich tanze auf der Straße, lache dem Menschen ins Gesicht. Alles denkt, ich bin verrückt, denn sie wissen nicht. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Und das war erst der Anfang. Heute ist eben nicht alle Tage. Heute kommt nie wieder, keine Frage. Und deshalb nutzte unsere Heldin den Tag, wie er gerade kam, auf dass sie mal das von sich und ihrem Leben sagen kann. Das ist jetzt ein Text, ich weiß gar nicht, ob er original von ihr ist, aber von Hildegard Knef ist am bekanntesten. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mit 16 sage ich still, ich will. Will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sage ich still, ich will alles oder nichts. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Das Glück sollte sich sanft verhalten. Es sollte mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollte mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Mich fern von Altem neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Und für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten ganz neue Wunder begegnen. Also Carpe Diem, pflücke den Tag, heißt es jetzt also für unsere Heldin. Und das macht sie dann auch. Und das und wie. Die Welt gehört mir. Ich habe den Führerschein und steige in mein neues Auto ein. Ganz allein fahre ich ganz weit weg. Mit meiner neuen Freiheit im Gepäck und der Airbag rettet mich, wenn ich zu schnell fahre. Es ist sonnenklar. Wenn ihr es hören würdet mit Ufts, Ufts, dann würde es geht unter. Die Welt gehört mir, die Welt gehört mir, die Welt gehört mir und ich schenk sie dir. Die Welt gehört mir. Ich mach das Fenster auf und ich leg auf cool den Arm heraus, da gibt's Applaus. Ich höre mein Lieblingslied und dreh den Volume-Regler bis auf 10. Angenehm. Und was sie hört, habe ich zwischengespielt. Weil das ist was anderes. Die Polizei winkt mich rechts ran, doch ich halt nicht an, weil die Welt gehört mir, die Welt gehört mir. Die Welt gehört mir, ich schenk sie dir, die Welt gehört mir. Aber wie es halt manchmal so ist, wie das Leben so spielt, sind es die kleinen Ereignisse, die für große Veränderungen sorgen. Manchmal reicht ein Augenblick, um innerhalb der Dauer eines Wimpernschlags das Leben in andere Bahnen zu lenken. Und an solchem Moment erlebte unsere Heldin gleich zu Beginn ihrer Reise und lernte die Kraft zwischenmenschlicher Gravitation kennen. Der Text dazu heißt Taxi, Taxi. Auf einmal ein Gesicht unter tausenden Gesichtern, auf einmal ein Gefühl, so irre intensiv. Und ich gehe durch die große Stadt, die dich irgendwo verborgen hat. Werd dich suchen an jedem Platz. Du entkommst mir nicht, mein Schatz. Hey, Taxi, Taxi, hallo, bist du frei? Ich sah ein Gesicht im Regen. Taxi, Taxi, fahr doch nicht vorbei. Du, ich muss ihn wiedersehen. Taxi, Taxi, fahr mich durch die Stadt. Ich verlor ihn aus den Augen. Taxi, Taxi, hallo, bist du frei? Du, ich glaub, ich bin verliebt. Irgendwo werde ich ihn wiederfinden. Irgendwie, irgendwann, in dem großen Häusermeer. Und ich gehe durch die große Stadt, die dich irgendwo verborgen hat. Werd dich suchen an jedem Platz. Du entkommst mir nicht, mein Schatz. Und ich gehe durch die große Stadt. Taxi! Taxi, Taxi, Taxi, hallo, bist du frei? Ich sehe ein Gesicht im Regen. Taxi, Taxi, fahr doch nicht vorbei. Du, ich muss ihn wiedersehen. Taxi, Taxi, fahr mich durch die Stadt. Ich verlor ihn aus den Augen. Taxi, Taxi, hallo, bist du frei? Du, ich glaub, ich bin verliebt. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und unsere Heldin hat ihren Helden schließlich sogar gefunden. Aber leider ist es nicht immer so wie im Märchen, wo alle Helden nur darauf warten, von ihren Heldinnen gefreit zu werden. Und so erging es natürlich leider auch zunächst unserer Heldin, auch wenn sie anscheinend gern auch von anderen Helden gefreit worden wäre, wie sie uns selber mitteilt. Der Beste von allen heißt der Text. Es ist schon schwer genug. Nee. Leo sieht gar nicht so schlecht aus und Dennis ist ziemlich schlau. Alex ist sportlich topfit, doch mit dir kommt keiner mit. Der Kevin, der ist immer gut drauf und Daniel, der gibt nicht so schnell auf. Patrick ist nett und charmant, doch an dich, da kommt keiner ran. Der Beste von allen, der bist du und der Süßeste noch dazu. Ich bin so wahnsinnig in dich verliebt. Ich halt's nicht aus, dass es noch eine andere gibt. Der Beste von allen bist du und der Süßeste noch dazu. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dich nicht krieg, ich werd verrückt, total verrückt. Der Beste von allen, der Beste von allen bist du und der Süßeste noch dazu. Ich bin so wahnsinnig verliebt in dich. Ich halt's nicht mehr aus, dass es eine andere gibt. Der Beste von allen bist du und der Süßeste noch dazu. Wenn ich mir vorstelle, dass ich dich nicht krieg, ich werd verrückt, total verrückt. Und wie fernes Dollargrollen oder Chorgesang hörte sie schon die Hochzeitsglocken. Es tut mir ja leid, doch es waren nicht die ihren. Und unsere Heldin fühlte sich zurückversetzt in ihr letztes Schuljahr, als sie im Deutschleistungskurs, weil natürlich hatte unsere Heldin Abitur, als einzige das Thema des folgenden Gedichts erfasste, dass ihr jetzt als ihr schlimmster Albtraum wieder ins Gedächtnis kam. Zur Abwechslung mal ein Klassiker, mal einen guten Text. Theodor Storm, Hyazinthen. Ferner halt Musik, doch hier ist stille Nacht. Mit Schlummerduft anhauchen mich die Pflanzen. Ich hab immer, immer dein gedacht. Ich möchte schlafen, aber du musst tanzen. Es hört nicht auf, es rast ohne Unterlass. Die Kerzen brennen und die Geigen schreien. Es teilen und es schließen sich die Reihen und alle glühen. Aber du bist blass. Und du musst tanzen, fremde Arme schmiegen sich an dein Herz. O leide nicht Gewalt. Ich sehe dein weißes Kleid vorüberfliegen und deine leichte, zärtliche Gestalt. Und süßer strömend quillt die Duft der Nacht und träumerischer aus dem Kelch der Pflanzen. Ich habe immer, immer dein gedacht. Ich möchte schlafen, aber du musst tanzen. Auf dass mein Held nicht meine blaue Blume werde, die ich, wenn überhaupt, nur in meinen Träumen erreichen kann, hoffte unsere Heldin. Aber da wir nicht mehr in der romantischen Sattelzeit leben, sondern sich die kühle Rationalität der Aufklärung vor allem im technischen Fortschritt Bahn gebrochen hat, war an die Stelle der Natur deren menschengemachtes Äquivalent getreten. Und statt eine mystische Blume anzusprechen, wandte sich unsere Heldin an ein in einem Orbit um die Erde flitzendes Stück Metall, das heute symbolisch für Allsehende und alles Verbindende Allmacht steht. Da brauche ich ein Bier vorher. Kleiner Satellit. Piep, piep. Frag ihn, ob er mich noch liebt. Frag ihn, ob er mich noch liebt. Ach, frag ihn doch, ob er mich noch liebt. Frag ihn, ob er mich noch liebt. Kleiner Satellit. Piep, piep, kleiner Satellit. Sag ihm, dass es mich noch gibt. Piep, piep, kleiner Satellit. Frag ihn, ob er mich noch liebt. Piep, piep, kleiner Satellit. Sag ihm, dass mein Herz verglüht. Piep, piep. Wenn es nicht bald zu ihm fliegt. Kleiner Satellit, kleiner Satellit, kleiner Satellit. Piep, piep, piep, piep. Ich hab's gekürzt. Aber weil weder das half, noch, wie in düsteren Zeiten, in Kuhfladen gebadete Wildsauborsten in Udo-Puppen zu stecken oder Papa Peters Lattenjub anzubeten, fasste sich unsere Heldin ein Herz und schrieb, das sind natürlich noch die 90er, meine Freunde. Sie schrieb eine E-Mail. Und zwar an sehnsucht@herz.de. Wann kommt eine E-Mail von dir? Verliere keine Zeit. Mein Speicher für Gefühl hat 100.000 Gigabyte. Alle Suchmaschinen aktiviert, alle Möglichkeiten recherchiert. Deine E-Mail-Adresse habe ich vergessen. Melde dich, bitte melde dich bei mir. Sag mir, wie es dir geht. Wann kommt eine E-Mail von dir? Du, ich muss dich sehen. Verliere keine Zeit. Mein Speicher für Gefühl hat 100.000 Gigabyte. Die Systeme x-mal durchgecheckt. Hast du dich im Internet versteckt? Wie bist du drauf? Suchst du mich jetzt auch? Meld dich, bitte melde dich bei mir. Könnte ja zu Kai Pflaume gehen. Sag mir, wie es dir geht. Wann kommt eine E-Mail von dir? Ich muss dich sehen. Verliere keine Zeit. Mein Speicher für Gefühl hat 100.000 Gigabyte. Sag mir, wie es dir geht. Wann kommt eine E-Mail von dir? Du, ich muss dich sehen. 90er, E-Mail, war schon der heiße Scheiß. MySpace, ja, stimmt. Aber sie hatte Glück, weil der Held unserer Heldin hat tatsächlich irgendwann geantwortet. Ich glaube, den Text hat er geklaut, weil der ist original von Kurt Schwitters und heißt An einer Blume. O du Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Du, das gehört beiläufig nicht herher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Bist du? Die Leute sagen, du wärest. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weißen Fahnen zersägt. Rot liebe ich Anna Blume. Rot liebe ich dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Glut. Anna Blume, rote Anna Blume. Wie sagen die Leute? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat einen Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist die Farbe deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid. Du liebes grünes Tier, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume, Anna, A-N-N-A. Ich träufle deinen Namen. Dein Name tropft wie weiches Rindertalg. Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A. Rindertalg träufelt streicheln über meinen Rücken. Anna Blume, du tropfest hier. Ich liebe dir. Heute wäre Spam wahrscheinlich. Und unsere Heldin konnte aber ihr Glück kaum fassen. Sie hatte dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, als ob im Magen der Teufel los ist. Dieses Kribbeln im Bauch, das kennt ihr doch auch, einfach überzusprudeln vor Glück. Oder kurz gesagt, unsere Heldin fühlte sich, als hätte sie Flugzeuge im Bauch. Und weil sie aber Lieder sowohl einer abgehalfterten Sängerin, gemeint ist P. Werner, die ihre größten Auftritte wohl nur noch beim alljährlichen Tag der Bundeswehr hat, als auch eines Sängers aus einer Stadt, in der die Sonne verstaubt, nicht besonders angemessen fand, da trällerte sie ihr eigenes. Er ist so süß. Morgens wache ich schon euphorisch auf und den ganzen Tag bin ich gut drauf. Stundenlang hänge ich am Telefon. Gefühl total, ich freue mich so. Er ist so süß, er ist so süß. Er ist so sexy, ich hab mich so in ihn verliebt. Er ist so süß, er ist so sexy, ich hab mich so in ihn verliebt. Jeho, aha, jeho, aha, jeho, aha, er ist so süß. Jeho, aha, jeho, aha, jeho, aha. Jeho, er ist so süß. Im Internet surf ich ihm hinterher. Die Handyrechnung kostet immer mehr. Die Leute sagen, ich bin ausgeflippt. Ich bin total verrückt vor Glück. Jeho, aha. Jeho, aha. Jeho, aha. Jeho, er ist so süß. Er ist so süß, er ist so sexy. Ich hab mich so in ihn verliebt. Er ist so süß, er ist so sexy. Ich hab mich so in ihn verliebt. In ihn verliebt. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Unsere Heldin und ihr Held schrieben sich E-Mail um E-Mail über ihre 56K-Modems. Telefonierten Stunde um Stunde mit dem Tastenhandy für 1,99 Mark die Minute. Und irgendwann stellten sie fest, dass es ziemlich teuer wird und begannen sogar, sich stattdessen regelmäßig zu treffen. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen in Zeiten von Insta, ne? Und auch auf Eurotrash-Partys trafen sie sich regelmäßig. Moment, muss man meinen Kopfschmutz richten. Auf Eurotrash-Partys trafen sie sich regelmäßig. Ich weiß, dass die früher anders hießen, aber mir ist es nicht mehr eingefallen, wenn es ihr noch wisst. Ich habe das verdrängt. Wie die folgenden Zeilen unserer Heldin zeigen. Gib mir noch Zeit. Das kennt jemand, sehr gut. Oh, es war ein bisschen stressig, doch es ist uns geglückt. Haben uns heimlich still und leise auf der Party verdrückt. Und nur der Mond schaut zu bei unserem allerersten Kuss. Und er weiß genau, warum ich dich jetzt bitten muss. Gib mir noch Zeit, ein kleines bisschen nur, etwas mehr Zeit. Gib mir ein Küsschen und dann geh bitte heim. Lass mich bitte allein. Heute Nacht bin ich noch nicht so weit. Bitte gib mir noch Zeit. Gib mir noch Zeit, gib mir noch Zeit. Gib mir noch Zeit, gib mir noch Zeit. Gib mir bitte noch Zeit. Gib mir noch Zeit. Ich mach so ein tolles Gefühl, wenn man sich schwindlig knutscht, wenn das Herz anfängt zu klopfen und ein bisschen verrutscht und zum allerersten Mal sind wir beide allein. Doch was wir uns beide wünschen, soll heute Nacht noch nicht sein. Bitte gib mir noch Zeit, gib mir noch Zeit, es ist ein kleines bisschen nur. Etwas mehr Zeit, gib mir ein Küsschen und dann geh bitte heim. Lass mich bitte allein, heute Nacht bin ich noch nicht so weit. Bitte gib mir noch Zeit, bitte gib mir noch Zeit, bitte gib mir noch Zeit, bitte gib mir noch etwas Zeit. Und weil der Held, unsere Heldin, und weil der Held, unsere Heldin, eben ein Held war, respektierte er ihre Bitte nicht nur, sondern sie war für ihn sogar eine Selbstverständlichkeit. Denn er war ziemlich angekotzt von jeder übergriffigen Mackerscheiße. Und besonders übel wurde ihm, wenn vor ihm so ein Verhalten erwartet wurde. Aber wen wundert's, wenn sogar im Kanon deutschsprachiger Hochkulturlyrik Übergriffsfantasien nach wie vor gehypt und an jeder Schule gelehrt werden. Und im Zwischenspiel erfahrt ihr jetzt, was ich damit meine. Das ist ein Text von jemandem, den kennt ihr bestimmt, ein Herr Goethe, Johann Wolfgang von. Und das ist das Heidenröslein. Genau, Wichser, passt ganz gut. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden, das Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Der Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich. Und ich will's nicht leiden, Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe dacht, das Röslein auf der Heiden hätt nur einen Spaß gemacht. Doch als der Knab ihr näher kam, da fing's Röslein laut zu schreien an. Das Röslein, Röslein, Röslein rot, das Röslein, Röslein auf der Heiden. Du blöde Sau, verpiss dich besser, und das Röslein zuckte schon ihr Messer und drohte, mach bloß noch einen Schritt, dann schneid ich dir die Eier ab und verpass dir noch einen Tritt vom Röslein, Röslein. Röslein, Röslein rot, vom Röslein auf der Heiden. Und da wurde der Knab ganz plötzlich blass und macht sich vor Angst die Hose nass und fing dann im Rückwärtsgang wie ein frisch geölter Blitz erst zu laufen, dann zu rennen an. Weg vom Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Das Röslein abers lachte ganz vergnügt, als der einst wilde Knab in Panik um die Ecke biegt. Wer nicht hören will, der muss es eben fühlen, anders geht es nicht. Nein heißt nein, und damit hat es sich. Ihr habt es ja wahrscheinlich gemerkt, ich bin ein bisschen vom goethischen Original abgewichen. Und der Grund ist relativ einfach, habe ich auch schon angedeutet. So ein Scheißdreck wie dieses kanonisierte Scheißteil, das immer noch in Schulen gelehrt wird, soweit ich weiß. Sowas lese ich einfach nicht, zumindest nicht im Original. Aber zurück zu unserer Heldin. Wie es dann so ist, kamen sie und ihr Held sich natürlich immer näher. Und irgendwann, da hatten sie auch nichts mehr versäumt und nicht mehr nur davon geträumt. Und ab dann pflegten die beiden ihre Beziehung in trauter Zweisamkeit. Und unsere Heldin beschreibt es so. Den Titel sage ich nicht, den werdet ihr gleich kennen. Naja. Wie ein Bum, Bum, Bum, Bum, Bumerang komme ich immer wieder bei dir an. Das ist schwer genug. Wie ein Boom, Boom, Boom, Boom, Boomerang komme ich immer näher an dich ran. Ich flieg so schnell ich kann in deine Umlaufbahn. Dann bleibe ich einfach drauf und irgendwann fängst du mich auf. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, so wie ein Boomerang. Dibidip, dip, dip, dibidip, dip, dip, dibidip, dip, dip, dibidip, dip, dip. So wie ein Boomerang. Wann fängst du mich auf? Wann fängst du mich auf? Wann fängst du mich auf? Wann fängst du mich auf? Wann fängst du mich? Wann fängst du mich auf? Boom, boom, boom, boom, am, bam, bam. Wie ein Boomerang komme ich immer wieder bei dir an. Boom, boom, boom, bam, bam, bam. Wie ein Boom, boom, boom, boom, Boomerang komme ich immer wieder bei dir an. Ich bin damit aufgewachsen, das ist im Ohr. Wie ein Boom, boom, boom, boom, Boomerang komme ich immer näher an dich ran. Ich flieg so schnell ich kann in deine Umlaufbahn. Da bleibe ich einfach drauf und irgendwann fängst du mich auf. Wie ein Boom, Boom, Boom, Boom, Boomerang komm ich immer wieder bei dir an. Wie ein Boom, Boom, Boom, Boom, Boomerang komm ich immer näher an dich ran. Aber, wie es manchmal so eben ist, Dankeschön. Passiert tatsächlich selten, aber vielen Dank. Diese Jacke ist Plastik. Ich schwitze wie. Aber wie es manchmal eben so ist, währt nicht immer alles für die Ewigkeit. Oder in den Worten von Joachim Ringelnatz, der auch ein kurzes Gedicht mit selben Titel geschrieben hat: War einmal ein Boomerang, war ein weniges zu lang. Boomerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete auf Boomerang. Und dann warfen sich natürlich bei unserer Heldin dann ähnliche Fragen auf. Ich glaube, bei dem Text von unserer Heldin muss ich den Titel auch nicht nennen. Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich, ich und du, immerzu. Herz an Herz, Tag und Nacht, immerzu daran gedacht, bist du auch so verliebt wie ich. Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich, ich und du, immerzu, du und ich. Herz an Herz, Tag und Nacht, immerzu daran gedacht, bist du auch so verliebt wie ich. Hörst du mich? Hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, das steht da, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, Herz an Herz, hörst du mich, SOS, ich liebe dich, ich und du, immerzu, du und ich, Herz an Herz, Tag und Nacht, immerzu daran gedacht, bist du auch so verliebt wie ich. Herz an Herz, hörst du mich, SOS, ich liebe dich. Ich und du, immerzu, du und ich. Herz an Herz, Tag und Nacht, immerzu daran gedacht. Bist du auch so verliebt wie ich? Aber, wie der Held unserer Heldin diese Frage konkret beantwortet hat, das ist leider nicht überliefert. Und vor allem deshalb auch nicht, weil sich auch zu dieser Zeit dunkle Wolken im Weltgeschehen ausbreiteten, wie sich in einer Reihe anderer Texte widerspiegelt. Jetzt kann ich endlich wieder machen, was ich sonst immer mache. Lass Blumen sprechen von abwärts. Genau, jetzt wieder Tod und Verderben. Tiefe Furchen im Gesicht, gezeichnet, geritzt, alt und gebeugt und so fern von jeder Freud. Vor den Kahn gespannt, Jahrtausende lang behandelt wie Vieh und so fern von jeder Freud. Es redet daher darüber davon vom Paradies, doch woher und wovon? Heut die Zeiten sind anders. Jeder sagt, was er denkt, jedoch jeder gleicht jedem, von lustigen Schelmen gelenkt. Wo gespaltene Zungen etwas verkünden vom Vieh, aus vielfältigen Mündern, gierig saugen sie. Kein Gipfel, kein gar nichts bleibt uns unentdeckt. Jedoch was kommt dahinter und bleibt für immer versteckt? Komm, geh voran und zeig Gesicht und sei ein Held. Mit einem Strauß Blumen sprech einen Toast auf die Welt. Aber anstatt tatsächlich Gesicht zu zeigen und für das gute Leben für alle, auch und vor allem in Krisenzeiten einzutreten, machten es die Menschen wie immer. Sie gossen lieber ihre Blumen im eigenen Garten. Und so vorher hatten wir es schon kurz davon, wie ich da noch vorne stand. Ich lese ja immer Kreisler gerne. Und Kreisler hat auch ein schönes Lied dazu. Das heißt typischerweise auch noch Blumen gießen. Und das lese ich euch jetzt. Wenn es dunkel wird in Alabama und die POC zucken ihr Gewehr, dann gehe ich Blumen gießen und von Neckermann schaffe ich Samen an. Und wenn es brenzlig wird in Yokohama und man fragt sich dort, wo kommt das her, dann gehe ich Blumen gießen, denn das Immergrün macht mein Zimmer grün und die Winter Heckenkräutern, Ringelblumen, Thymian und Mohn kann man Politik ja nicht erläutern. Wo ist mein Kerbelkraut? Ach ja, da ist es schon. Und fern in Asien passiert ein Drama. Im Belutschistan marschiert ein Heer. Und ich gehe Blumen gießen. Und mein Blätterkohl fühlt sich pudelwohl beim Blumen gießen. Herz, was willst du noch mehr? Ich gieß Kokotantenblumen und Ziegenbart, ich gieß Studentenröschen und Streu. Ich gieß die Schlotterhose und den Katzenstaat, ich gieß Totentrompete und Heu. Ich gieß das Schlangemaul und den Tränenschwamm. Ich gieß die Hundesblume und das Korn. Ich gieße Schnuderbeerbaum und den Hexenkamm. Ich gieß Mönchrhabarber und Sporn, Pfefferblümchen und Zuckerrohr, Wanzenkirschen und Schweineohr, Heidenröslein und nackter Kavalier, Sauerampfer und Teufelsbraut, guter Heinrich und Judenkraut. Alle decken ihren Fressbedarf bei mir. Und ach, mein Nachbar soll zu den Soldaten und wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Denk ich beim Blumengießen, meine Träne floss auf den Spargelspross. Die Schwester ging zum Advokaten, ihre Kinder leiden unterm Föhn. Sie sollten Blumengießen in der Gurkenzeit, da braucht man Feuchtigkeit. Aber alle wollen etwas ändern, keiner will die Zukunft, wie sie war. Grünes gibt's in allen Herren Länder, das steht genauso da wie im vergangenen Jahr. Doch den Leuten ist da nicht zu raten, keiner merkt, dass ich ihn übertön. Mit meinem Blumengießen. Ich schneid Ritterwurz und die Stauden kurz. Bin tomatenfest, Kampf der Raupenpest. Und mein Garten blüht und mein Garten ist schön. Und dass in Krisenzeiten außerhalb des eigenen Gartens allzu gern Kriege angefangen zu wüten, das ist eine Binsenweisheit. Aber jenseits des eigenen Jägerzauns zu blicken und aktiv gegen jeden Krieg und gegen jedes Militär zu werden, auf die Idee kommen viele erst, wenn der Krieg schon an ihren Zäunen wütet. Davor wurde zwar oft von Frieden gesprochen, der unbedingt gewahrt und erhalten werden müsse. Aber damit war und ist eigentlich immer nur der Friede im eigenen Garten gemeint. Das war, ist und wird nie zielführend sein. Denn vom Krieg werden auch die Früchte des eigenen Gartens früher oder später eingeholt. Und Gartenzäune werden dann zu den neuen Schützengräben. So schmücken so dann alsbald die Myriaden Gräber der Opfer des Krieges. Also sie haben mich verschrieben. Und da ein Klassiker, der ursprünglich von Pete Seeger geschrieben worden ist, auf Englisch, gibt es aber eine deutsche Übersetzung, wurde auch gesungen von Udo Lindenberg unter anderem und von Nana Mouskouri. Heißt, sag mir, wo die Blumen sind. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen, pflücken sie geschwind. Wann wird man es je verstehen? Wann wird man es je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Und wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen aus, der Krieg beginnt. Wann wird man es je verstehen? Wann wird man es je verstehen? Sag mir, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Ja, sag mir, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen, pflücken sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und angesichts der aufziehenden dunklen Wolken machte sich auch unsere Heldin natürlich Gedanken, denn sie fand natürlich jeden Krieg einfach nur Moppelkotze und jedes Militär war für sie nicht mehr als ein weiterer Scheißverein. Aber weil sich auch die Beziehungen zwischen den Menschen im Zeichen der Krise verhärteten, beschloss sie auch, für alle hörbar, sich zu positionieren und hat folgendes Lied geschrieben. Hand in Hand. Gewalt ist doof. Ey, eo, ey, au, ey, ey, eo, ey. Ich guck TV, schlag die Zeitung auf, da werde ich traurig. Und du sicher auch, wenn du siehst, wie überall Gewalt regiert. Keiner gewinnt, man kann nur verlieren. Was in der Pause auf dem Schulhof abgeht, ist nicht cool, sondern ganz einfach nur blöd. Lass dich nicht erpressen, mach nicht mit. Du bist viel zu schlau für den Horrortrip. Wehr dich mit Worten, sag, was du fühlst. Kämpf mit Argumenten, wenn du kämpfen willst. Hand in Hand, Gewalt ist doof. Hast du Probleme, behalt sie nicht für dich. Am Ende des Tunnels brennt immer ein Licht. Das Leben ist manchmal total gemein. Aber wo du auch bist, du bist nicht allein. Dein Lachen erfroren, deine Seele aus Stein. Du fühlst dich verraten und du möchtest schreien. Wehr dich mit Worten, sag, was du fühlst. Kämpf mit Argumenten, wenn du kämpfen willst. Kämpf mit Argumenten, wenn du kämpfen willst. Wenn du kämpfen willst. Komm, hab keine Angst. Komm, hab keine Angst. Hand in Hand, mit Herz und Verstand. Gewalt ist doof. Hand in Hand. Komm, hab keine Angst. Gewalt ist doof. Geh nicht weg, wenn du helfen kannst. Hand in Hand, mit Herz und Verstand. Gewalt ist doof. Ey. Eo. Ey. Gewalt ist doof. Au. Ey, ich hoffe, du fragst dich jetzt nicht. Eo, ey, Gewalt ist doof. Eo, ey, Gewalt ist doof. Au, ey, Eo, ey, Gewalt ist doof. Gewalt ist doof. Gewalt ist doof. Der Text ist tatsächlich von Jasmin Wagner selbst geschrieben. Ich denke auch, Ich habe man nicht angehört, ich weiß nicht, wie er musikalisch ist. Oh, tut mir leid. Aber während halt so ringsherum die Welt in Flammen stand, ging das Leben dann doch weiter. Und natürlich auch zwischen unserer Heldin und ihrem Helden. Auch wenn ich, wie ich vorher gesagt habe, die Antwort des Helden auf die Fragen unserer Heldin nicht überliefert ist, gibt es im Kanon des deutschen Schlagers doch eine Reihe von Beispielen, woran es gelegen haben könnte. Und das Folgende, das ich gleich lese, das will ich jetzt extra betont betonen, ist aber eines, das wahrscheinlich dem Charakter unseres Helden definitiv widerspricht. Weil unsere Heldin ist ja nicht doof und hätte sich nie so einen Arschloch wie dem im folgenden Text beschriebenen eingelassen. Und dass der Text hier dann als Interludium in dieser Lesung auftaucht, ist, weil er doch der wohl bekannteste deutsche Schlager zum Thema Blumen ist, was vor allem auch daran liegt, dass er das Titellied von Tom und Jerry war, wer das noch geguckt hat. Und damit ist es auch wieder ein Beispiel, welche Männlichkeitsbilder bereits in die Kinderzimmer transportiert werden. Auch wenn es dann im Refrain nicht so vorkommt. Aber wenn man, was ich tatsächlich das erste Mal gemacht habe in Vorbereitung auf diese Lesung, wenn man sich da diesen ganzen Text anguckt und was ich damit meine, werdet ihr gleich hören, wenn ich diesen Text von Udo Jürgens lese, der da heißt: Vielen Dank für die Blumen. Als Mann der Tat ist man beim Chef gut angeschrieben. Da machte ich mich an die Sekretärin ran. Ich tat mein Möglichstes und hab's wohl übertrieben. Denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann. Und er bat mich dann zu sich und er sagte: Hey, Sie verstehen wohl, es wäre schrecklich, wenn wir sie bei uns verlieren. Ich weiß auch nicht, wie es ohne Sie hier weitergehen soll. Doch wollen wir mal das probieren ab nächsten Ersten? Und dann so: Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das geben, einer, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich sah die schönste Frau, die jemals mich betört hat, und es war richtig Liebe auf den ersten Blick. Ich fühle, dass sie mich im Stillen schon erhört hat und dachte: Mann, was hast du wieder für ein Glück. Ich wusste ganz genau, dass diesmal alles klar. Sie schlug die Augen zu mir auf und sagte dann: Du bist der schönste Mann, der für mich jemals da war. Ich heiße Dieter und mit dir fange ich was an. Es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir. Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir. Es blühen Herbstzeitlosen, sagen tröstend zu mir: Was macht das schon, wenn ich einmal verliere? Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Aber wie gesagt, in der Krise kriselt es auch zwischen unserer Heldin und ihrem Helden. Und unserer Heldin ging es auch gar nicht gut damit. Ihre Gefühlslage ging deswegen auf und ab. Ihr Herz schlug auch mal ein Looping. Und sie fühlte sich, als wäre sie in einer Achterbahn. So heißt auch der nächste Text. Achterbahn der Gefühle, rauf und runter, Berg und Tal. Liebst du mich so wie ich dich, oder bin ich dir egal? Achterbahn der Gefühle, ruf mich an, ich warte auf dich. Aber warte nicht zu lange, denn so lange warte ich nicht. Wuh, wuh, wunderbar, Achterbahn, Achterbahn. Wuh, wuh, wunderbar. Liebst du mich so wie ich dich? Liebst du mich so wie ich dich? Liebst du mich so wie ich dich, so wie ich dich? Ich, dich? Achterbahn der Gefühle, rauf und runter, Berg und Tal. Liebst du mich so wie ich dich, oder bin ich dir egal? Achterbahn der Gefühle, ruf mich an, ich warte auf dich. Ich warte nicht zu lange, denn so lange warte ich nicht. Aber erwarte nicht zu lange, denn so lange warte ich nicht. Aber warte nicht zu lange, denn so lange? Warte ich nicht. An dieser Stelle hat wohl der Held unserer Heldin den Schuss nicht gehört. Ist ja auch nicht immer so einfach, wenn man selbst mitten in der Situation steckt. Und deshalb lohnt es sich auch mal einen Blick von außen auf die Beziehung zu werfen. Den spiele ich euch jetzt vor. Meine Stimme braucht eine kurze 3-Minuten-Pause. Der Text ist kein Happy Hardcore, ist ja immer noch eine Punk-Lösung. Der ist von Tod, heißt die Band, eine sehr geile Band, heißt In Blumen. Ja, jetzt will's nicht. Ist an, ja. Und so als unsere Heldin dann so über das eben Gehörte nachdachte, war sie doch ein bisschen verstört. Ist nicht die Musik, die sie sonst hört. Und stellte sich so Fragen. Nicht nur an sich, sondern auch an ihren Helden. Ist deine Liebe echt? Ist deine Liebe echt? Ist deine Liebe echt? Spiel bitte nicht mit mir, du weißt, wie weh das tut. Was sagt dein Herz dazu? Willst du nur mich allein? Ist deine Liebe echt? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Kennst du das Gefühl, wenn du dauernd mit offenen Augen träumst? So geht's mir mit dir. Ich habe mich immer wieder gefragt, ist deine Liebe echt? Ist deine Liebe echt? Spiel bitte nicht mit mir. Du weißt, wie weh das tut. Was sagt dein Herz dazu? Willst du nur mich allein? Ist deine Liebe echt? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ist deine Liebe echt? Ist deine Liebe echt? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich vermisse dich, wenn wir einmal nicht zusammen sein. Ich verlasse dich nie. Tausendmal hat mein Herz gefragt, ist deine Liebe echt? Ist deine Liebe gut? Spiel bitte nicht mit mir, du weißt, wie weh das tut. Was sagt dein Herz dazu? Willst du nur mich alleine? Ist deine Liebe echt? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Willst du auch morgen noch, ganz bestimmt morgen noch, bei mir sein? Oder willst du nur spielen? Willst du nur spielen mit meinem Gefühl? Ich liebe dich und ich nehme das Recht. Willst du fragen, ist deine Liebe echt? Ich liebe dich und ich nehme das Recht. Willst du fragen, ist deine Liebe echt? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber wahrscheinlich bekam unsere Heldin nicht die Antwort, die sie sich erhofft hatte. Denn was dann passierte, wurde schon ausdrucksstark expressionistisch aufgeschrieben. Und zwar von Gottfried Benn. Sein Text heißt Rosen. Wenn erst die Rosen verrinnen aus Vasen oder vom Strauch und ihr Entblättern beginnen, fallen die Tränen auch. Traum von Stundendauer, Wechsel und Wiederbeginn, Traum vor der Tiefe der Trauer, blättern die Rosen hin. Wahn von der Stunden steigen, aller ins Auferstehen, Wahn vor dem Fallen, dem Schweigen, wenn die Rosen vergehen. Und das war dann auch schon das Ende vom Lied. Unsere Heldin hat sich von ihrem Helden getrennt. Aber vielleicht sind sie ja gute Freunde geblieben. Auch das ist nicht überliefert. Aber zumindest von den Blumen des Bösen war nie die Rede. Und auch nicht im Abschiedslied unserer Heldin. Es ist vorbei. Könntest du die Rosen sehen, heute von dir geschenkt? Könntest du die Tränen sehen, die an der Blüte hängt? In der Träne sehe ich dein Gesicht. Doch was mein Herz mir sagt, glaube ich einfach nicht. Es ist vorbei, es ist vorbei. Wie gern würde ich mich belügen. Doch was bleibt, ist dies Gefühl. Es ist vorbei, es ist vorbei. Warum müssen Rosen welken? Was ist unsere Ewigkeit? Es ist vorbei, es ist vorbei. Könntest du die Rosen sehen, sie leuchtet doch so schön. Warum kann ich heute nur die spitzen Dornen sehen? Wie die Blüten mit der Zeit vergehen, ging mein Gefühl für dich. Ich kann's noch nicht verstehen. Es ist vorbei, es ist vorbei. Wie gern würde ich mich belügen, doch was bleibt, ist dies Gefühl. Es ist vorbei, es ist vorbei. Warum müssen Rosen welken, wo ist unsere Ewigkeit? Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist vorbei, auch mit der Lesung. Dankeschön.